Internet. Telekom. Internet. Internet. Telekom. Internet. Router. Internet. Router. Internet. Router ist explodiert. Oh nein, der ist Wohnzimmer brennt. Was machen wir jetzt? Ich rufe die Polizei 112. Din, din, din. Dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich liebe Podcast-Freunde, ihr seid hier goldrichtig bei dem Podcast-UFO. Wir machen die Tür für euch auf und strecken euch die Hand entgegen. Dampf und Rauch und Qualm umringt euch. Warum ist deine Hand so nass, Florentin? Du warst gerade am Klo. Haha, unangenehme Geschichte. Mein Name ist Stefan Michael Tietze und ich bin ein Teil des Podcast-UFOs, bin da ganz kurz auch mal sehr stolz, das muss ich auch mal kurz sagen. Ich bin stolz, dass ich hier ein Teil des lustigen Formats sein kann, was so viele Menschen so oft ein Lachen ins Gesicht zaubert, hoffe ich. Und wollte mich jetzt schnell ganz kurz bedanken bei dir. Florentin Will! Danke, ja, ich bin auch ein Teil dieses Konglomerats der guten Laune. Ach ja, weiß ich nicht, Co-Moderator, glaube ich, steht auf der Pufopedia. Co-Moderator. Sidekick, ja. Sidekick in der Florentin Will Show. Naja. Das hat jemand geschrieben, der uns gerade entdeckt hat durch die nette Erwähnung bei Fest und Flauschig, hat jemand geschrieben, besonders lustig findet er den latenten Rassismus von dem Dicken. Wo ich mich frage, da wir ein Podcast sind, woher er denkt, einer von uns wäre dick und es ist auch noch der mit dem latenten Rassismus. Frage, wen meint er? Das sind übrigens die Hörer der fünften Ordnung, ne? Die Fest und Flauschig, die jetzt dazugekommen sind, die Fest und Flauschig. So ein, also der absolute Abschaum, die ekelhaften Pöbel. Mainstream-widerlichen, sich an jeden neuen Trend dran klammernden, mit so richtig ekelhaften Fettfingern klammern die sich an jeden vorbeifahrenden Zug fest und, ich würde sie am liebsten so abwischen, so wegstauben mit so einem großen Besen. Ja, oder aber gut. Einfach in eine Wanne stecken und mit so einem Handtuch drüber schrubben, bis sie sauber sind. Dann hast du schon mal jemand anderem die Haare getrocknet? Mit also so dieses, so die Haare gerubbelt? Nein. Nein. Ich glaube. Und ich finde, das ist so ein Ding, was man ab 30 machen darf. Weil dann ist es, glaube ich, gesellschaftlich erlaubt, wenn du Kindern zum Beispiel die Haare rubbelst, weil das deine Kinder sind oder so. Aber ich glaube, bis dahin hast du keinen Grund, anderen Menschen die Haare sauber zu machen. Ich glaube, ich würde das gerne mal machen. Ich glaube, ich finde, es hat so ein... Findest du auch, dass Haare immer gleich riechen? Also im gewaschenen Zustand riechen Haare von Menschen oft gleich. Du meinst, die Haare von allen Menschen riechen dann gleich? Du hast diesen Kopfhautgeruch. Der eigentlich ganz angenehm ist, anders als das Wort vielleicht erwarten lässt. Aber ja, man sagt ja zum Beispiel auch, dass Babys die Köpfe ganz total gut riechen. Ja, ja, deswegen sieht man immer Mütter, die immer in der Nase so an Kindern reiben. Gib's mir ja, Jerry. Ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen irgendwie so. Und auch, dass man immer so das Bedürfnis hat, diesen Kopf so zu drücken. So. Ja, auch weil das so einfach einzudrücken ist wie Knete. Ja. Gestern gab es Knete im Netto, im Angebot. Echt? Ich habe echt überlegt, mir Knete zu kaufen. Welche Farbe? Rot, gelb, grün und blau. Ja, das Problem an Knete ist, dass du am Ende eigentlich immer braune Knete hast, weil sich alles immer vermischt. Ja, braun mit so Staubakzenten drin, so Staubpartikel. Ein Legostein noch, ja, drin, so benutzen so, Kondom so Cornflakes Dinge drin, so. Im Fruit Loop. Sagt man allen Fruit Loop? Ja, Fruit Loop. Aber warum Loop? Wegen, ja, Kreis halt, Loop. Ja. Loop. Sehr naheliegend, ne? Das bin ich ja. ich mag ja, was ich ja immer sage, ich mag am liebsten Tresor. Das sind so eine Cornflakes-Art. Treasure. Die nicht so viele, Tresor. Treasure wird, glaube ich, anders geschrieben. Tresor ist mega geil. Also das sind diese kleinen, diese Weizen-Pockets. Ist auch nicht Weizen, das ist irgendwas, Fett-Pockets. Synthetisch. Da drin sind dann so Nougat, Nuss-Nougat-Creme. Ich bin von Nuss-Nougat-Creme, außer von Nutella, echt kein großer Freund, weil irgendwie, finde ich, das trifft es immer nicht so ganz. Aber das trifft es sehr gut. Also das ist auch etwas, was man mit Milch sehr gut essen kann. Du bist aber auch ein Original-Cornflakes-Käufer, ne? Also sowas dann die Lidl-Knusperone oder sowas kommt bei dir überhaupt nicht in Einkaufswagen. Ich wünschte immer, ich könnte das, aber oft bin ich ein Original-Fan des Originals. Ja, du. Auch wenn ich oft das Original nicht kenne, würde ich das wahrscheinlich lieber mögen. Mhm. Also du könntest mir das immer zeigen und ich würde mal am liebsten auch, würde ich dann die billige Version gut finden, weil die ist ja dann halt billiger. Und dann würde ich mehr Geld haben im Endeffekt des Monats und muss nicht wieder alles auf meiner Wohnung bei eBay versteigern. Ich verkaufe übrigens gerade ein Klavier, weil ich durch die vielen Cornflakes mittlerweile echt in die Bredouille gekommen bin. Also ich sag mal, so viel Geld bleibt am Ende des Monats nicht über. Muss man Prioritäten setzen natürlich. Ja, ich verkaufe viele Dinge jetzt aus meiner Wohnung. Also wenn ihr Interesse habt an zum Beispiel einem Klavier, einem sehr guten Kampffisch, sehr guten Gitarrenständer, Aber hier muss ich sagen, das ist was für Bastler, weil da ist ein bisschen was abgebrochen. In denen hauptsächlich Eistee ist. Das ist auch gut, dass sich das durchgesetzt hat, dass wenn man was Kaputtes verkauft, schreibt für Bastler. Nein, Bastler sind die ist für Idioten. Ja. Oder einfach, man kann auch sagen, für Idioten. Ja, das ist für Leute, die kaputte Sachen mögen. Ja, es gibt bestimmt für alles so Liebhabermärkte. Apropos Liebhaber, neue Geschichten aus dem Supermarktuniversum von Stefan Titz. Wir waren gestern beim Netto und haben, glaube ich, den größten Toffifee-Liebhaber der Welt gesichtet. Noch nie hat ein Mensch so nach Toffifee geschrien. Aber die Geschichte ist so vielseitig, wirft so viele Fragen auf. Ja, aber auch viele Antworten. Ich habe viele Antworten in der Geschichte bekommen. Also, ich gar nicht. Also erstmal finde ich, was einen richtig guten Kunden ausmacht, ist, dass man ihn mit Personal verwechseln kann. Ja. Weil wir standen an der Kasse und neben uns, da war so eine große Kiste Toffifee aufgebaut, so wie stapelweise. Und dann kam jemand an und hat wirklich immer so mit der größtmöglichen Länge aber seiner Hand. Ja, immer so rein packenweise in die Toffifee. So ein großer Basin aus Toffifee hat er mal reingegriffen und hat sich was rausgenommen. Aber wie man das bei, wenn man zum Beispiel Kirschen oder so Nüsse kauft, wiegt er das auch mal mit der Hand so. Er hat immer auf so 3-4 Packungen Toffifee genommen, hat die in der Hand gewogen, so nachdenklich nach oben rechts geschaut, hat dann so die auf und ab bewegt und hat sie dann in seinen Karton gepackt. Ja, der hat geguckt, in welcher die beste Überraschung ist. So ein bisschen so. Welcher ist was? Ja, Toffifee auch nicht ganz verstanden. Nicht ganz. Also ich dachte tatsächlich erst, es sei ein Mitarbeiter, der hat auch so ein Polohemd mitträumt sowas. Ja, und aber dann stellte sich raus, er hat eine große Kiste genommen, hat sich an die Kasse hinter uns angestellt und hat einfach mal 20, wie viel waren es? Lass es 35 gewesen. 35 Toffifee-Packungen. Aber das ist auch geil, das zeichnet auch für mich einen sehr guten Kunden aus. Einen weirden, aber sehr guten Kunden, dass er diese Verpackung nimmt, die quasi, wo die ganzen Toffifee-Verpackungen drin sind dann. Das heißt, er hat nicht nur die Verpackungen von Toffifee genommen, sondern die Supermärkte bekommen, wo mehrere Packungen Toffifee drin sind. Ja. Diese Paletten, die hat er genommen. Und das finde ich immer geil, wenn man diese Paletten nimmt, wo dann die einzelnen Verpackungen drin sind, die man im Supermarkt dann so kaufen kann. Mhm. Wenn man das nimmt, hat man gewonnen. Dann ist man für mich ein Kunde des Monats, mindestens mal aber des Jahres. Allerdings, kurz bevor er hätte zahlen müssen, hat er dann den gesamten Karton Toffifee nochmal von dem Laufband runtergenommen, hat sie auf die Eistruhe gestellt und hat gesagt, ich muss noch mal kurz zu meinem Auto. Er war auch noch gar nicht dran. Er hätte nichts sagen müssen, theoretisch. Hat es aber weggestellt auf diese Eistruhe. Und er hat dann den Supermarkt verlassen. Also ich auch so, du sagst, und der hat es auch so angekündigt, so, ich muss noch mal kurz zu meinem Auto. So einfach so als der schlechtmöglichste Mörder, so, ich habe kein Messer in der Hand gerade. Ich muss noch mal kurz das Messer, den Blumenstrauß weg. Und er ist dann gegangen und wir wissen nicht, wie es sich weiterhin gesponnen hat. Vielleicht ist er einfach weggefahren. mit quietschenden Reifen. Vom Parkplatz. Aber dann kam er wieder rein und hat glaube ich, nur ein bisschen mehr Geld geholt, weil er dann noch mehr Toffifee. Dann haben wir ihm noch so, er hat auch nicht so viel Humor verstanden. Ich glaube, also die Schnittmenge aus Toffifee-Liebhabern und Humoristen ist in meinem Kopf gerade nicht so groß, weil er liebt sehr viel Toffifee, hat aber keine Witze verstanden. Er hat dann nämlich gesagt, irgendwie, ich muss noch mehr Geld holen. Und dann haben wir gesagt, so im Spaß, noch nicht genug Toffifee oder so gekauft. Und er hat einfach nicht darauf reagiert. Er wurde, glaube ich, so ein bisschen rot sogar. Also ihm war das unangenehm, die Menge an Toffifee. Was war das für eine Party? Was hat er da gefeiert? Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ich stelle mir mal vor, dass er irgendwie so ein Erklärvideo hat irgendwie so. Er will Brexit erklären und die englische Wirtschaft erklären und macht dann so ein Video und dann so, okay, wir haben 1000 Toffifees, jeder steht für 100 Bürger und erzählt das dann so und braucht deswegen wahnsinnig viele Toffifees in der Richtung. Aber ich finde es auch gut, dass er sich auf dem Laufband entschieden hat, so, ich habe 35 Kartons, 35 Packungen. Nee, das reicht nicht, ich brauche noch mehr, ich renne noch mal kurz zu meinem Auto, hol mehr Geld, um einfach noch mehr zu holen. Aber diese Entscheidung, erstmal 35 und dann, ich will die Wohnung noch mehr von ihm sehen einfach. Ich will wirklich wissen, wie wohnt der. Wohnt der, weiß nicht, speist der auf einem Thron aus Toffifee oder so? Was genau ist das, was er da... Ich glaube, er wohnt in so einem großen Toffifee drin, wie so ein UFO einfach, wo in der Mitte so eine riesige Haselnuss hängt. In seiner Wohnung. Die Lampe, sich so langsam die Lampe ist eine große, so eine Disco-Kugel, so eine große Hase, ja, genau. Die sich einfach so langsam im Licht dreht. Ja. Bist du ein Lutscher oder ein Beißer, was Toffifees angeht? Lutscher. Mhm. Manchmal aber esse ich es einfach aus Langeweile, dann manchmal beiße ich einfach rein, um die Packung möglichst schnell zu vernichten. Um noch möglichst viel Langeweile zu haben. Ja. Oder ich tunk's noch in Nutella. Möglichst. Aber ich will nochmal zurück zu dem Typen. Ja. Was macht er da abends? Hat er eine Toffifee-Feier? Also, eine Toffifee-Fete? Es gibt eine Toffifee-Fete, es gibt eine Tupper-Party, sowas gibt es ja auch. Vielleicht ist er so ein Toffifee-Dealer, der abends dann nochmal solche Leute einlädt und die einfach dann diese Plastikwannen haben, wo einfach nur Toffifee drin sind. Weil es einfach, es ist ein Fetisch, so ein Toffifee. Toffifee-Fetisch. Toffifee-Fetisch. Toffifee. Die Toffifee. Ja. Toffifengshui. Toffifobie. Toffi. Wenn Sie mehr Ideen haben für Toffifee-Wortspiele, schicken Sie eine Postkarte an 088 488 688 @gmail.org. 8 Jail. Ich habe aber neulich auch was Seltsames gesehen. Und zwar war ich in der U-Bahn und dann kam jemand. Es war sehr voll, muss man dazu sagen, weil die auch irgendwie, da war vorher so ein Stellwerkschaden oder so. Und dann kam erst lange keine U-Bahn und dann werden die ja immer sehr voll, weil halt immer mehr Leute auf diese gleiche U-Bahn warten. Und dann kam jemand mit so einem. Also, ich würde mal sagen, ich bin 2 Meter groß ungefähr. Der war ungefähr 2,50 Meter groß. Ein Sack. Oder. Ein durchsichtiger Sack. Aus, gefüllt mit diesem weißen Füllmaterial, was man manchmal findet, wenn man irgendwie einen Fernseher kauft oder so, diese kleinen Noppen. Ja. Diese weicheren Styropor-Krümel, die ein bisschen größer sind. Hat einfach so einen riesen Sack aus Füllmaterial und die U-Bahn war wahnsinnig voll. Heißt, es waren halt, also man konnte nicht. Man musste sich hier mal festhalten, musste ich nicht, weil ich an diesem Sack gelehnt war einfach. Und überall waren Menschen, dieser große Sack. Und es hat einfach zu so einem Lacher geführt. Und die ganze U-Bahn hat plötzlich angefangen zu lachen einfach, weil es sehr lustig war, dass sie den großen Sack zu haben einfach. Und dann mussten immer Leute raus. Dann musste er den immer nehmen, musste dann rausgehen. Und es hat immer dieses knarrende Geräusch gegeben. Ich finde es so lustig, dass du daneben stehst und dann, das wird immer enger, das Gedränge wird immer größer und du verschwindest komplett in diesem Ding einfach. Und bist da so drin. Wie man in so einem Fett ein Menschen verschwindet, wenn er irgendwie zu nahe kommt. Und dann kam ein älterer Herr mit so einem Rollator rein, der sich dann, weil die Bahn so schnell anfuhr, in diesen Sack gefallen ist. Weich fiel natürlich, was gut war. Dann kam, eine halbe Stuntshow einfach, so macht so ein Salto in diesen Sack rein. Dann kam der Besitzer, der sich davor bei hingesetzt hat, weil er zufällig einen Sitzplatz bekommen hat, hat diesen Sack alleine gelassen, der ist dann aufgestanden und ist zu dem meinen hingegangen. Und dann habe ich erst nicht gehört, was er gesagt hat. Ich dachte mir, können Sie bitte aufhören, so aggressiv in meinen Sack zu fassen? Weil das gehört sich ja auch nicht. Aber er hat wohl nur gesagt, soll ich den vielleicht wegstellen, damit sie besser stehen können. Und dann musste er die nächste Station noch raus, der ältere Herr. Und dann musste er erst wieder den Sack nehmen und raus. Das war total Chaos ist ausgebrochen, was ich echt lustig fand. Ah, das ist das Schlimmste, was man transportieren kann. Vor allem ist es ja so nutzlos, ne? Wenn da jetzt irgendwie wenn man ein Cello transportiert oder so, dann haben die Leute ja Verständnis, dass man sagt, ja, okay, das ist wichtig, das ist teuer, der muss halt irgendwo hin, um anderen Leuten Freude zu bereiten. Aber diese Styropor-Dinger ist einfach so nutzlos. Einfach die sind einfach Platzhalter, Platzfüller. Dass wenn du in einem Karton noch mehr Platz haben willst, die sind eigentlich toter Raum, einfach negativer Raum sind diese Dinger. Was man in einer überfüllten U-Bahn am wenigsten will, wenn man toten Raum. Überhaupt nicht. Einfach, du willst nicht, dass der leere Raum gefüllt wird, einfach mit diesen. Das ist wie so ein großen Ballon, ein Heißluftballon, den man in der U-Bahn aufbläst. Ja. Aber stell dir mal vor, das Ding wäre aufgerissen und diese gesamten Styropor-Dinger wären rausgefallen. Er müsste durch allen Füßen durchkrabbeln. Sorry. Was Beste war immer, dass sich keiner bewegen konnte, die U-Bahn verlassen konnte, ehe er nicht den Sack genommen hat mit dieser demütigen Bewegung, weil der war halt sehr breit. Der musste ihn immer so umarmen. Es gab keine Chance, den cool zu transportieren. Da ist immer ein Mann, kommt, einfach so ein random Typ ist aufgestanden, der saß auch, der stand nicht bei seinem Sack. Er ist einfach aufgestanden, hat diesen Sack sehr innig umarmt, hat ihm einen riesen Hack gegeben und ist dann hochgenommen und ist rausgegangen. Das war echt etwas so ganz seltsam in so befremdlichen Situationen gefühlt. Wäre so gut, wenn er auf den Sack noch so einen großen Smiley drauf gemalt hätte und so ein Gesicht oder so. Dann immer so, komm her, wir gehen jetzt. Ah, sehr schön. Aber das war wirklich, wo ich auch mal sagen musste, das ist wirklich toll an Köln. Leute sind nett. Leute sind auch tolerant gegenüber so großen Füllmaterialien in der U-Bahn. Und die haben gelacht. Und die fanden das toll. Und die fanden das lustig, dass da so ein Riesending, wo alle so halb drin hängen. Das fanden die ganz toll. Aber auch hier die Frage, was hat er danach damit gemacht? Warum braucht man so eine Menge an Füllmaterial? Was will er füllen? Was ist sein Leben so leer, dass es mit Füllmaterial füllen will? Da wäre ein großes Loch in sich selbst. Kann sein. Aber ich hatte mal einen großen Sitzsack. Und der war auch gefüllt mit so Styropor-Kügelchen. Das kann sein. So, und dann, der ist auch irgendwann aufgerissen und es war auch riesen Kladderadatsch, Schlamassel. Riesenscheiße. Riesenkram. Und kann ja sein, dass er sich sowas selber baut. Dass er sagt so, 30 Euro für so einen Sitzsack? Nee. No Kauf way. Mir für 5 Euro so Styropor-Dinger und tu dir irgendwie eine Aldi-Tüte. Da habe ich genauso guten Sitzsack. Ja. Ich hatte mal einen Hängestuhl. In meiner Kindheit. Also das ist so wie eine Hängematte, nur halt kleiner. Mhm. Also halt, dass man alleine drin sitzt. Hast du, glaube ich, mal erzählt, der sich mal gedreht hat? Ja, genau. Ja. Folge 3. Ihr könnt die besten Geschichten auch einfach nochmal in der Pufopedia nachlesen. Wir haben Zuhörer mit sehr gutem Gedächtnis. Aber ist die Pufopedia wieder... Nein. Ja. Die ist nämlich jetzt down, komplett, oder? Die ist komplett down, die ist komplett überflutet von Spam und von expansivem Spam und es ist eine Katastrophe. Und ich will nicht da bei diesem Support anrufen, weil wir müssen erst bei dem Support anrufen, dass sie die Seite wieder freigeben und der wird dann so Fragen stellen. Ist der Support wie was ist mit der Tabelle da, WP-6? Und der wird dann einfach so unangenehme Fragen stellen, die meine Inkompetenz einfach zu unangenehm an Tage treten lassen. Aber das ist so Klischee, dass man bei der IT anruft und die irgendein Pornokram feststellen. Das ist so Klischee. Dann haben wir da angerufen und hat er die Tabelle WP-6 gefunden. Ja. Was der schlechteste Name ist. Ja, vor allem, also wenn es halt wenigstens Porno gewesen wäre, wenn es halt irgendwie WP-Gangbang oder so WP-Sad-Midget-Porn. Aber WP-Sex, das ist dann auch noch das so nicht Sex. Das ist so wie ein schlechtes Drehbuch. Ja. So schlechte Drehbuchautoren, die einen Gag schreiben. Ja, genau. Dann rufen die bei der IT-Abteilung an. Ich habe die mega Idee für ein Skript, Jeff. Da rufen die bei der IT-Abteilung an und dann kommt da WP-Sex. Ja. Ja. Nee, und da habe ich keinen Bock anzurufen, weil der einfach Fragen stellen wird, die mich einfach in meiner Inkompetenz ermüden lassen werden. Und dann einfach sagt sie, ja, was haben sie denn da angestellt? Ja, wir haben. Aber das ist toll, weil wenn du telefonierst, du kannst immer so tun, als würdest du gerade durch den Tunnel fahren. Ja. Was? Hallo? Was haben sie gerade gesagt? Ich sag's dir. Ja, bei Filmen machen das Leute manchmal, dass sie durch die Krawatte reden. Was bringt das denn? Man hat auch so selten eine Krawatte. Ja. Also, oder in den Tassen habe ich auch schon mal coole Filmprotagonisten haben häufig Krawatten, die dann so über den Kopf, den Hörer, dann die Krawatte legen. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Oder soll das irgendwie so Abdrücke verhindern oder irgendwie sowas, dass man dann die Atem-DNA an dem... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wenn man Bösewichte hört, die Drohungen mitteilen in den Filmen, dann hört man die ja auch oft so tief. Hallo, bringen Sie das Geld. Bringen Sie die, ich gebe Ihnen Lisa Meyer für 1 Million Euro. Bekommen Sie das Mädchen wieder. Nach Rosenheim. Aber ich stelle mir mal vor, weil ich habe oft drüber nachgedacht, warum haben die jetzt diese tiefe Stimme? Ich habe mir mal vorgestellt, wie die mit so einem Kindermegafon, ja, so ein Spielzeug dann vor dem Telefon sitzen und dann so reinsprechen, was immer die es ein bisschen entgruselt hat. Ja. Also es sollte ja mal so bedrohlich sein, wenn dann Typ sagt, 1 Million Euro Lösegeld, dann bekommen sie sie am Lidl-Parkplatz. Aber dann ist es halt so ein Typ, der in so einem Megafon spricht. Vor allem, spätestens dann weißt du, dass du ein Bösewicht bist. Man fragt sich ja immer so, wissen böse Leute, dass sie böse sind? Wussten die Nazis damals, dass sie die Bösewichte der Geschichte sind? Die haben schwarze Uniformen, ja, wo Tod draufsteht. Oder dachten sie, die wären die Guten? Und aber auch da, ich glaube, spätestens, wenn du dir so ein Gerät kaufst, dass deine Stimme tiefer und bedrohlicher wirkt, da denkst du dir, ja... Wahrscheinlich bin Weiß ich der ich Bösewicht nicht. Dieser Weil Geschichte, Weil dieser Kaufprozess oder? Ist ja relativ normal. Also da musst du auch den auf Netto-Kassenband legen. Genau, dann und so. Und das ist doch auch, du denkst doch nicht, böse Leute kaufen das jetzt nicht für 3,99 Euro bei Netto und müssen die Frage, wollen sie einen Kassenbon dazu beantworten, mit ja oder nein. Das ist doch auch nichts, was irgendwie Bösewichte machen. Ganz kurz, ich bin auf der Suche nach so einem Stimmverzerrer, dass meine Stimme so ein bisschen tiefer klingt. Einfach ein bisschen männlicher. Haben Sie schon mal mit einer Krawatte ausprobiert? Ich trage leider keine Krawatten, ich bin Schreiner. Okay. Da ist das immer schlecht, weil das kommt dann immer in die Schnittmaschine rein. Aber mal kurz eine Frage, warum wollen Sie denn Ihre Stimme tief machen? Weil das machen ja eigentlich normalerweise nur böse Menschen. Also ich meine, nein, nur damit Sie nicht, dass Sie jetzt kein böser Mensch sind. Nein, ich habe da nur so ein, ich habe da so ein großes Säurebecken in meinem Wohnzimmer aufgebaut und da gibt es so einen Typen, den kenne ich schon seit meiner Kindheit irgendwie und da hatten wir ein bisschen Probleme. Und jetzt habe ich halt irgendwie seine Freundin entführt und über dieses Säurebecken gehängt und der kommt am Wochenende vorbei, glaube ich, um die Freundin zu retten. Und ich dachte mir, es wäre irgendwie ganz geil, wenn man mal so ein bisschen irgendwie so ein bisschen von der Stimme was machen könnte. Mich hätte eine Sache stutzig gemacht, die Sie gesagt haben. Ja. Sie kennen die Person schon sehr lange. Ja. Das ist schön, das freut mich. Ja, ich meine, das ist so ein langer Kontakt, hat man mittlerweile ja gar nicht mehr so oft. Ja, ja. Immer im schnelllebigen Leben. Ja, kein Problem, ich habe da was auf Lager. Ist allerdings für Kinder, so ein kleines Megafon. Mhm. Es hat diese drei Tasten. Mhm. Sie müssen dann auf die eine drücken, da wird ihre auf Stimme. Auf die Kuh oder tief. Wie? Oder worauf muss ich drücken? Nee, Sie müssen auf den Esel drücken, ja, damit ihre Stimme tiefer. Ah. Bei der Kuh kommt ein Mu-Geräusch. Ich mach mal kurz vor. Mu. Ja, das ist ja auch nicht schlecht, sowas in der Hinterhand zu haben. Aber ne? Sie dürfen auf gar keinen Fall auf das Schaf klicken, aha, weil dann kommt ein ganz seltsamer Sirenenton. Ja, aber wenn Sie unten den Griff aufmachen, ja, da ist Knete drin. Da Ach können was. Sie dann für Welche Tochter, Farbe denn? Für Ihre Tochter blau, grün und braun schon vorher. Ach, braun schon. Ach, das ist ja, das ist ja gut. Das ist schon praktisch eigentlich. Ach, sind da auch schon Fussel und Legosteine ja, mit drin? Aber dafür müssen Sie auf den Esel zweimal drücken. Ach, das ist ja nett. Gibt es die auch in anderen Farben als Pink oder ist das die einzige Farbe? Nee, wir haben noch dieses Baby Butter Blau. Hier. Ja. Und dann dieses Pink. Baby Butter? Baby Butter Blau. Das heißt so. Der Baby Hersteller Butter, hat das, oder was? Ja, Baby Butter Blau. Das ist die Farbe. Ich weiß auch nicht, der Hersteller hat das so genannt. Es wegen Butterfly oder wegen Butter jetzt? Ich bin mir nicht genau sicher, warum der Hersteller das so genannt hat. Da bin ich jetzt überfragt, aber Aha. Das heißt so. Ja, dann nehme ich von dem Pink nehme ich 5. Sind da schon Batterien drin oder muss ich diese separat? 5 Stück. Batterien sind schon drin, ja. Ja, aber ich kann ja dann auch die hintereinander halten, ne? Also wenn ich dann mit der Eselsstimme nochmal die Eselsstimme und dann nochmal die Kuhstimme mache, dann multipliziert sich das ja. Oder dann wird das ja noch tiefer und noch ein bisschen böse, oder? Da muss ich, ja, kann sein. Aber kann der sein, Doppelesel, dann, dachte ich jetzt. Ja, kann sein. Kann auch sein, dass dann Giraffenstimme oder so rauskommt. Ich weiß nicht. Ich probiere einfach ich mal ein nicht so bisschen. Mit Gags. Ich bin nur ein netter Verkäufer. Ist okay. Nein, ich probiere einfach mal ein bisschen rum und dann würde ich mich nochmal melden. Falls ihr noch mehr braucht. Und Sie sind ja hier, oder sind Sie da? Wir haben eine ganz seltsame Aktion im Moment. Wir müssen so ein paar Restposten loswerden. Ja. Also wenn Sie das Fleischermesser, die Steinschleuder, das Säurebecken und das Megafon kaufen, dann gibt es einen Mengenrabatt von insgesamt 10%. Das legen wir den Laserstrahl noch drauf und dann bin ich dabei. Oh, dann gibt es sogar 15%. Dann sage ich mal Arrivederci. Ciao. Ciao mit Maui. Und vergessen Sie nicht, Netto weiter zu empfehlen. Immer böse bleiben. Alles klar. Gut bleiben natürlich. Alles klar. Ciao. Tschüss. Wie geht's einem Fisch eigentlich? Was treibt der so? Von dem hört man recht wenig irgendwie. Das war ein Fan. Er geht mir auf die Nerven. Ja? Wir haben gerade so ein bisschen Stress. Ja, was ist los? Also, ich habe das Algenproblem, bin ich losgeworden. Endlich. Aber jetzt bin ich durch Pflanzen losgeworden, die ich eingesetzt habe. Jetzt sind die Pflanzen aber alle aus dem Boden herausgekommen und schwimmen jetzt an der Oberfläche. Das heißt, den Fisch. Ich bin weggeflogen. Den Fisch und mich trennen jetzt so eine 3 cm dicke Schicht aus Pflanzen. Okay. Und weißt du, da ist die Distanz einfach auch die emotionale Distanz mittlerweile so groß, dass ich auch. Oh, dann ist es auch so schwierig, den zu füttern jetzt, weil dann muss er sich da so durchschwenken und. Ach. Kannst du die Pflanze nicht einfach raustun? Oder so ein Aquarium stinkt. Dann muss er ja auch so Mückenlarven, kriegt er ja immer und so ein Bullshit. Ach nee. Da kommt jetzt der neue Finding Dory-Film raus, ne? Da habe ich so ein Warnplakat gelesen. Bitte, bitte schaut euch diesen Film an. Werbung, glaube ich, war es. <sowas. lacht> Nee, da stand bitte, schaut euch zwar den Film an, aber kauft euch nicht diese Fische. Weil diese blauen Fische, ne, diese Dory-Fische, wie auf Findet Nemo, die kann man nämlich nicht in Gefangenschaft züchten, sondern die muss man halt fangen aus der Wildnis. Also da geht dann jemand los mit einer riesigen Harpune oder irgendwie mit so einem Kescher und fängt dann diese blauen Dory-Fische, damit die Kinder das dann irgendwie 2 Monate lang cool finden können. Deswegen, Leute, auch nochmal an euch, schaut euch den Film an, habt Spaß, aber kauft euch keine Dory-Fische. Sondern fangt sie euch selber. Fangt sie euch selbst, genau. Gab es ja tatsächlich bei Findet Nemo, nachdem der Film Findet Nemo gelaufen ist. Wollten alle Clownsfische haben. Ja, nee, erstens wollten alle Clownsfische haben und alle Kinder, die schon Fische hatten, hatten so viel Mitleid mit ihren Fischen, dass sie die alle im Klo runtergespült haben. Weil die dadurch frei werden konnten. Und die haben die dann alle umgebracht. Ah, okay, ja klar. Einfach knall umgebracht. Die Kinder so, oh nein, wir wollen die befreien, die sollen ins Meer und so. Und haben die alle ins Klo geworfen und alle umgebracht. Das ist so, weißt du, die sind... Aber hier auch noch die Frage, ist es besser in Gefangenschaft zu leben oder zu sterben? Das ist auch so... Es ist, glaube ich, besser in Gefangenschaft zu leben. Ja, glaube ich auch. Aber ich finde es so lustig, dass so ein ultra süßer, mit so einer lebensbejahenden Botschaft Film rauskommt und dann auch einfach der Fische Massenmord einfach, ja. Wo in ganz, eine ganze Welt einfach Kinder ihre Tiere getötet haben, einfach alle weg und alle mussten neue Fische kaufen und das waren dann diese Clownfische. Dadurch sind die jetzt mittlerweile vom Aussterben bedroht. Ja, aber die Clownfische, die sind ja Salzwasserfische und auch sehr anspruchsvoll, die brauchen so riesen Aquarien, obwohl die so sehr klein sind. Die brauchen auch so ein Riff-Aquarium. Ja, so Korallen, ne? Wo du selber so Korallen drin haben musst und sowas. Die haben einfach keine Chance zu überleben und ich glaube, sehr viele Kinder werden einfach Clownfische gekauft haben und die sind einfach gestorben, brutal gestorben. Ich finde es einfach so gut, wenn bei Disney irgendwie nach Finding Dory Teil 3 die in so einem Krisenmeeting sitzen, okay, durch unsere Filme sind 3 Fischarten einfach ausgestorben. Was die machen wir? Machen mehr. Wir einen Film über ein Haus, was durch sehr viele Luftballons in den Himmel steigt? Ja. Oh nein! Nein! Oh nein! Nein! Das große Haus vom Himmel fallen. Oh. 2003 hat alles, oh nee, nein. Lass uns was machen über eine Ratte in einem Restaurant. Und Gesundheitsamt. Und ach nein, Damn Leute. Wir haben aber auch gerade echt Scheiße am Schuh. Wir wissen nicht genau, was wir machen sollen. Disney schließt einfach, weil sie an die gesamte Welt ruiniert haben. Einfach 3 Tierarten ausgerottet. Sind für Millionen von Fischtoten. Deswegen haben sie jetzt Inside Out gemacht, wo nicht so viel schief gehen konnte. Genau. Ja gut, die Schizophrenrate ist in die sehr Höhe viele geschnellt. Kinder haben ihre Köpfe aufgeschnitten, um reinzugucken. Um ich will, dass die rauskommen. Ja. Haben sich selber umgebracht. Aber spricht man dann von einem Nemo-Effekt mittlerweile oder so? Weil es könnte auch sein, ja. Nach Werther von Johann Wolfgang von Goethe, die Leiden des jungen Werther, gab es ja auch so ein Massen-Selbstmord-Zeugs. Da haben sich sehr viele Menschen einfach umgebracht. Dann gibt es den Papageno-Effekt, das ist der gegensätzliche Effekt. Nämlich der wollte sich auch umbringen, aber dann hat er ja dann auch die Liebe gefunden und so und wurde dann durch gute Argumente vom Selbstmord abgehalten. Die neue Staffel Game of Thrones, Alter! Das ist echt großartig. Es gibt halt zwei Effekte. Also du musst echt aufpassen, wenn du Kunst machst oder einfach so ein crazy Typ bist wie Wolfgang von Goethe, musst du echt aufpassen. Ja, ich kenne den Werther-Effekt dann nur also fortgesetzt, dass man im Journalismus einfach nicht über Selbstmorde berichtet, weil einfach statistisch gesehen nach solchen Berichten einfach sich x Leute einfach töten. Ja, das ist der Wetter-Effekt. Einfach so, ja klar, auch wenn man das natürlich nicht beabsichtigt, aber es ist einfach so. Aber es gibt aber auch, aber dann spricht man, genau, im Gegensatz halt auch zum Papageno-Effekt, wenn du halt das gut aufarbeitest und sagst, es gab keine Gründe dafür und so weiter, dann eben kann man sogar das Gegenteil auslösen. Das heißt, nicht darüber zu schreiben, ist auch die falsche Lösung. So viel zu Journalismus-Theorien. Ja, Journalismus ist nicht einfach, egal was man macht, man hat eine Verantwortung, ne? Ja, das hat man in vielen Berufen. Auch als Müllschredderer, so also eine Verantwortung. Schredder ich diesen Kühlschrank jetzt? Wenn oder du so den Namen von Leuten auf ein Reiskorn in einem Ikea malst, da hast du eine relativ geringe Verantwortung. Ist dein Name auf irgendeinem Reiskorn? Ganz private Frage mal kurz. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass Florentin auf irgendeinem Reiskorn steht. Mag sein, vielleicht so als Herausforderung. Haha, ein langer Name. 9 Buchstaben. Bitch. Also es gibt in der Welt noch viele ungelöste Rätsel. Und ich hab neulich irgendwie die gefährlichsten Strände der Welt oder so, gab's bei Facebook, ploppt man manchmal diese seltsamen, unwahrscheinlichen Videos auf, die man sich nie angucken würde, aber dann laufen die halt schon, wenn man scrollt. Was macht ein Strand denn gefährlich? Dann ist man auch heißer Sand. Nee, dann gibt's diesen Stamm, ich glaube auf der Insel North Sentinel oder so, die ist unter Indien irgendwo, in dem Ozean. Und lebt halt ein Stamm drauf, der einfach, wie dieser Fluch der Karibik-Stamm aus Teil 2, glaube ich, wo Jack Sparrow dann auf eine Insel gejagt wird, diesen Stamm gibt es einfach. Und auf der Welt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, gibt es noch einen Stamm, der so weit weg von der Zivilisation ist, dass er einfach Leute umbringt. Und dann bei dem Tsunami 2004 hat man dann herausgefunden, wollte man dann gucken, ob die noch überlebt haben, weil man dachte, gut, wir wollen denen einfach helfen. Da lebt offensichtlich lebende Menschen. Man weiß auch nicht genau, wie viele, zwischen 40 und 500 vermutet man, weil so eine sehr genaue Zahlen sind einfach. zwischen 78 und 7412. Wie kommen die darauf? No. Und dann haben die versucht, den Kontakt aufzunehmen, um denen zu helfen. Und dann hat man die Helikopter mit Pfeilen beschossen. Ja. Das heißt, die haben überlebt. Aus irgendeinem Grund, weiß man auch nicht, wie, ist einfach eine Insel mitten da in der Gefahrenzone. Und da hat man die beschossen. Und seit Jahren versuchen Leute, auch Wissenschaftler und Soziologen, versuchen, mit denen Kontakt aufzunehmen. Werden aber regelmäßig von denen beschossen mit Pfeilen, Giftpfeilen oder normalen Speeren oder werden einfach gefangen genommen und dann gegessen. Das ist einfach so ein Kannibalenvolk, was einfach lebt. Ich finde das so großartig, dass in unserer weit vorgeschrittenen, zivilisierten, technisierten Welt noch so ein Stamm lebt. Ja, vor allem, was zur Hölle müssen die denn denken, was da kommt, wenn da so ein Hubschrauber angeflogen kommt? Die müssen sich denken, Alter, was ist denn jetzt los? Ja. Die müssen es ja, die können das ja gar nicht verstehen. Also da werden dann irgendwelche Drachenmythen entstehen. Und der es geschafft hat, irgendwie dem mit dem Pfeil abzuschießen, ist der große Drachentöter oder was auch immer. Ich meine, die haben ja nicht mal ansatzweise eine Möglichkeit, das zu verstehen. Ja, vor allem, die werden ja auch Flugzeugstreifen oben sehen. Was denken die denn, was das ist? Wenn die oben so ein Flugzeug langfliegen sehen mit so einem riesen Kondensstreifen dahinterher, denken die auch, Chemtrails offensichtlich. Obwohl, ich habe auch mal von so einer Expedition gehört, wo auch so Forscher so einen Stamm aufgesucht haben. Und dann sind die angekommen und dann haben die also freundlich begrüßt und dann haben die denen was zu essen gegeben und so. Und dann haben die auch für die so einen rituellen Tanz aufgeführt, zu ihren traditionellen Tanz, was sie da halt so machen. Und so, und dann sind die Forscher wieder gegangen und haben das alles aufgeschrieben und sind gegangen. Und Jahre später kam dann nochmal eine Expedition da vorbei, die das Ganze sich nochmal näher angeschaut haben und die haben dann auch versucht, mit den Leuten zu reden, was da passiert ist und was die gesagt haben, was der Stamm erzählt hat, gesagt so, ja, nee, diesen Tanz und so, das existiert alles nicht, wir haben uns das kurzfristig ausgedacht, um das denen zu zeigen, weil wir davon ausgegangen sind, dass die sowas sehen wollen. So, das ist gar nicht deren eigentliche. Wir sprechen eigentlich auch ganz normales Hochdeutsch. Ja, genau, so dass sie nur dachten, ja, okay, jetzt kommen die westlichen Leute und so, die wollen bestimmt, dass wir da irgendwie ums Feuer tanzen und unseren Ongo-Bongo-Tanz machen. Also machen wir das mal, aber mit unserer eigenen Kultur hat das nicht viel zu tun. Finde ich auch ganz geil irgendwie, dass die eigentlich eigenen Erwartungen. Wir immer Mario Kart gegeneinander, machen genau. Große Mario Kart-Turniere und machen Rundlauf den ganzen Tag. Ich zocke immer N64, so, wir sind ein bisschen hinterher, klar, irgendwie, wir haben noch nicht die Sternwelt freigeschaltet, aber an sich, wir haben eigentlich ein ganz geiles Leben. Also ne, manchmal werden dann Erwartungen auch dadurch erfüllt. Aber das ist seltsam. Und woher wissen die denn, was die Erwartungen von einer zivilisierten Welt sind an die Leute? Ich glaube, die waren schon ein bisschen besser angebunden. Die hatten vielleicht schon mal hier und da Kontakt und so. Aber an sich finde ich es ein ganz interessanter Effekt, zu sagen, dass du das für authentisch hältst, was die anderen denken, dass du sehen willst als authentisch. Aber eigentlich gar nicht authentisch ist. Ganz, ganz strange. Auch bei dieser Sentinel-Insel, da müssten ja manchmal auch kommt da bestimmt was angeschwommen auch am Strand. Irgendwie so ein Wrack oder wirklich Sneaker einfach. Ja, oder einfach wirklich schöne Turnschuh. Was machen die denn dann? Was gehen die davon aus, was das ist? Ja. Was so bunt, neongrün leuchtet und so Rollschuhe hinten dran befestigt hat. Ja, das stimmt schon. Das, ja. Finde ich schon echt mega interessant. Und es gibt halt nur Fotos von denen, wie so Schattenmenschen wütend am Strand stehen, mit so Speeren in der Hand und in Luft gestreckt. Also mega. Und ja, Leute dachten, ach nee, ja, so ich habe gerade die Augen zu auf dem Foto, können Sie das nochmal machen? Bitte? Ich glaube, wenn da so ein Schuh angespielt werden würde, werden da einfach erstmal 50 Pfeile reinfliegen in diese Schuhe. Das ist einfach deren Art, wie die einfach mit allem Fremden umgehen, egal was passiert, einfach erstmal draufballern. Ich würde auch, glaube ich, die gerne erforschen, immer so verschiedene Dinge, den an den Strand spülen und gucken, wie die darauf reagieren und wie das auch die Welt verändert. Ich glaube, wenn man so ein Tamagotchi mal hinspülen würde. Genau. Oder irgendwann auch verarschen, einfach so eine Zielscheibe hinschicken und dann schießen da mit Bögen drauf. Und so nicht einfach gut. Spaß. Ihr werdet immer besser. Ja. Ja, so ein Furby. Ja. Und gucken, wie die reagieren. Genau, ob das Gott aufnehmen oder als, ja, genau. Ob die einen Furby beschießen. Ja, das ist doch nicht schlecht. Ja. Oder einfach mal so ein Fernseher dann hinstellen. Babyborn irgendwie. Oder sowas. Ja. Oder Musik, auch denen einfach Musik vorspielen. Einfach so irgendwie so Hardcore-Techno. Was, wie die reagieren, einfach so. Ja, es gibt ja auch dann diese Versuche, die hatte ich ja schon mal erzählt, mit diesem gelben U-Boot, was man hinter Haien hinterher schickt, diese Drohnen, die einfach dann so mega offensichtlich hinter dem Hai hinterher schwimmen die ganze Zeit, weil da so ein Peilsender drin ist. Warum macht man das nicht mit diesen so modernen, humanoiden Robotern, die so, mittlerweile können die ja durchs Gelände gehen und so, Urwald ist ja für die kein Problem. Dass man einfach so einen Roboter hinstellt. Dann der Urwald ist ein riesiges Problem für die. Ja, was machen die denn dann, wenn der andauernd so ein Typ hinter denen herläuft? Und dann, wie reagieren die denn auf den? Ich glaube, also Pfeile können den auch nicht kaputt machen. Aber der ist doch nicht sauer, wenn er mit Pfeilen beschossen wird, weil es halt ein fucking Roboter. Der wird einfach weiterhin einfach treu hinterhergehen. Ja, treu doof. So eine Drohne vielleicht eher, die dann fliegen kann. Das ist echt krass. Es passt gar nicht mehr in die Welt. Da kann man doch einfach hingehen, ja, oder? Also die Regierung warnt halt davor aus so ein paar Gründen, die ich nicht ganz verstehe. Ziehen wir uns eine Rüstung an oder so. Ich meine, gegen Bögen können wir was machen. So. Das ist kein Stress. Aber es gibt wirklich noch so Urvölker. Ich fand das richtig faszinierend. Also danke nochmal an Faktastisch für diese tollen Einflüsse immer auf meiner Facebook-Timeline. Das ist also den Arbeitstag für Sie. Dank. Danke, Faktastisch. Dankeschön. Danke. Ich muss sagen, wie fandst du die letzten Folgen? Ist ja selbstreferenziell, aber ich meine, heute ist immer hier mädchenfreie Zone, ne? Jungs, Bude, ja, mal schön Männerabend. Kannst du auf Weiber, ne? Kannst du auf Kommando rülpsen? Nein. Nein, ich auch nicht. Nein. Also erstmal vielen Dank an die Community. Gute Arbeit. Wir hatten nämlich Angst, dass irgendwie von euch wieder so Scheiß-Kommentare kommen, von wegen, die ist besser als die und die ist total scheiße und warum hat sie die noch eingeladen? Nee. Und hier ist mein Top-5-Ranking der Gäste und so. Cool, dass das nicht kam, dass sie das ganz gut aufgenommen hat, weil die auch nicht ständig im Danke, Podcast obwohl sind. Lena natürlich die Beste war, aber gut, Dankeschön trotzdem. Aber ja, an sich ja, war es mal ein Experiment, ein paar Gäste einzuladen. Ich glaube, heute die neue Rubrik. Die Top 3 Bildschirmhintergründe. Auf Platz 1. Weiß. Einfach weiß. Man sieht die Dinge gut abgegrenzt. Man kann draufklicken, wo man will. Man sieht den Cursor gut. Auf Platz Nummer 2. Die idyllische Graslandschaft. Natürlich der Grasberg mit dem Dab-Down-Himmel von Windows. Kennt jeder. Wirkt so ein bisschen wohnlich. Wirkt gemütlich, niemand weiß genau, wo das ist. sieht auch nicht so aus. Das ist ein bisschen unwirklich, so wie sie diese Teletubby-Welt. So diese Hügel, wo dann irgendwie der Horizont verschwindet unter diesen ganzen Hügeln. So. Ich fand diese Teletubby-Welt auch immer so ein bisschen gruselig. Also gerade in der Ferne. Also die war ja in der Nähe schon extrem verstörend. Ja. Aber ich fand gerade die Ferne immer so beunruhigend irgendwie. Dass es nicht so, dass man nicht weiß, sind da nochmal andere Teletubbies? Oder kommt da nochmal eine Stadt irgendwann? Oder ist da einfach gar nichts mehr? Es ist so, als hätten so ADHS-Menschen sich eine Serie ausgedacht, weil da sind so viele Ideen drin, die null zusammenhängend sind. Und das ist so, ich stelle mir vor, da war jemand im Raum, hat gesehen, okay, da ist ein Baby, da ist eine Sonne, alles klar, Baby in der Sonne, alles klar. Dann sind ganz viele kleine Menschen, die haben Antennen auf dem Kopf und haben Bildschirme drauf und dann können die miteinander. Der eine hat einen Roller, der andere hat einen Ball, der andere hat einen Zylinder auf die ganze Zeit. Dann gibt's dann Staubsauger, alles klar, Staubsauger. Dann gibt's dann Pudding, alles klar, die machen jeden Tag Pudding. Toast, one Toast, nicht Tabby Toast, Tabby Toast, verdammt, heißt das. Teletubbies, warum bin ich da eher drauf gekommen? Okay, alles ist grün, wie mein Bildschirm im Hintergrund. Und sie haben Staubsauger, der kann sprechen, der sprechen kann Staub und gibt ihnen mal Aufträge. Und Nanu, heißt und die Zuschauer schicken irgendwelche Sachen ein, die dann auf den Bäuchen von den Sachen gezeigt werden. Alles klar, dann kommen verschiedene Kopfhörer hoch, so Lautsprecher, die ganze Zeit wie so Propagandamaschinen aus dem Dritten Reich erklären, was zu tun ist gerade. Die Teletubbies hören natürlich drauf. Einer heißt Dipsy. Dipsy, Lala, Bumbo, Popo. Und Kniepel. Alles klar. Nee, Kniepo ist schwarz. Hm. Zwei sind männlich, zwei sind weiblich, einer ist homosexuell. Alles klar. Haben wir's, oder? Wir melden uns bei Ihnen. Aber genauso wirkt das einfach. Ja. Es ist wirklich ganz schön verstörend, diese Welt. Ja, aber es ist ja keine Welt so. Das ist so, bei anderen Serien hat man so das Gefühl, man ist so in so einer Welt verankert irgendwie so. Du weißt, okay, da was könnte da sein und man verlässt auch manchmal den Ort oder sowas. Aber Teletubbies nie. Du bist immer nur in deren Haus. Kann da mal und jemand, da kommen auch irgendwie, woher kriegen die diesen Pudding so? Wer produziert den? Ist es so eine, also wo kommen die ganzen Geräte her? Hat das jemand den gebaut oder gegeben oder haben die das selber gebaut? Aus nichts, aus nur Gras. So, das ist so ganz verstörend irgendwie. Das ist wie so ein so ein Experiment. Manchmal glaube ich auch genau, es sind vier Aliens, die mit ihrem Roller im Zylinder und dem Ball auf der Erde gelandet sind. Hat man gedacht, okay, wir beobachten die jetzt. Ja, wir gucken mal, was passiert. Gucken mal, was passiert. Und dann hat man diese Kinderserie darum gestrickt, um es möglichst offensichtlich zu vertuschen. Ach, du meinst auch, das war gar eine Serie, sondern eher eine Documentary, sowas. Also ja, es fing an als Documentary und endete als Serie. Und da hat man denen halt immer dieses Zeug gegeben, was man mal im Raumschiff gefunden hat. Lala ist ja gestorben. Lala ist ja an Krebs verstorben, wurde dann durch einen Schauspieler ersetzt. Und irgendwann, mittlerweile sind es nur noch vier Schauspieler. Aber es waren halt, was man bei Wikipedia nachlesen kann, es war noch wirklich so eine Ballerina war in einem Kostüm. Es war wirklich einfach gute Tänzer. So, also wahnsinnig hochbezahlte Tänzer, die so wirklich mit so einem künstlerischen Ansatz da rangegangen sind und haben die dann halt verkörpert. Und es wurde von so ein paar Pädagogen geschrieben, die halt versucht haben, möglichst viele Ideen möglichst kurz billig rein zu produzieren. Irgendwie. Ah, sie haben 4 Jahre am Moskauer Staatsballett getanzt und dann sehe ich hier 3 Jahre lang, was ist das? Fernsehen, ich habe das Fernsehen da reingeschrieben. Sie waren die Gelbe, was meinten Sie damit? Asiatin wollte ich jetzt nicht. Ich hatte das Gefühl, dass Asiatin. Ja, ist Lala Asiatin Gelbe. Eigentlich? Wie bei Power Rangers, wo auch die Gelbe einfach Asiatin ist. Und der Schwarze schwarz. Der Schwarze schwarz und der Blaue der Indianer rot. Andauernd besoffen ist. Hey! Hey! Ja. Das sind 5 High Fives. Richtig gute Gags. Rem, der Rote ist Indianer. So. Es ist wirklich ganz, ganz klassisch. Ja. Genau. Der Weiße ist der Super Power Ranger, der am stärksten ist. Der alle immer retten muss. Das ist eine Blonde, ne? Nee, das ist ein Typ mit langen Haaren. Ein Dude. Echt? Ja, der Weiße mit goldenen Teilen. Wer wärst du am liebsten? Rot. Immer rot. Gab es hier so einen rosa Power Ranger? Pink Ranger, ja, das war das Mädchen. Natürlich. Ja. Natürlich. Muss das Mädchen wieder pink haben. Kann auch als Einzige nicht mit dem Technikkram umgehen, die da haben. Darf nie das Auto fahren. Oh Gott, ey. Es ist so macht billig. Immer die Sandwiches für die anderen Power Ranger. Es ist so durchschaubar. Und kriegt die ganzen Power Ranger-Kinder. Ach, Power Ranger habe ich geliebt als Kind. Nee. Das ist der weirdeste Scheiß ever. Ich kann mich noch wirklich an Nachmittage erinnern, wo mein Freund und ich, wir einfach auf der Wiese waren, einfach nur Luft geboxt haben die ganze Zeit und gekämpft haben und wirklich wie in einem Anfall durch die Gegend gelaufen sind. Ja. Und uns vorgestellt haben, wir kämpfen gegen irgendwelche Monster. Und dann so, okay, wollen wir das was Pudding essen und so. Und dann einfach, das war der Nachmittag, einfach 4,5 Stunden durch die Gegend boxen und dann isst du ein Pudding und dann gehst du heim. So, das war's. Ich habe oft die Powerpuff Girls geguckt. Ja, aber die kam ja später. Man muss ganz, ich bin noch ein bisschen jünger als du, aber man muss echt dazu sagen, dass die, das ist wirklich, dann lief ja einfach Nachmittag lang bei RTL 2, lief nur Powerpuff Girls. Ja. Oder Togo oder was das war. Super RTL. Mhm. Aber es waren wirklich, also ewig lang und ist einfach eine Serie, die einen bekloppt macht. Das andauert nur eine Schreierei, dann diese seltsamen Figürchen, die eine seltsame Geschichte, alles nur mega schnell, alles in doppelte Geschwindigkeit abgespielt, glaube ich. Das macht einen, glaube ich, wahnsinnig als Kind. Ich war damals in Buttercup verliebt. Das war eine sehr anstrengende Romanze. Aber sie ist ganz nett. Professor X hat die dann, wie war das die Geschichte nochmal? Mit dem Trank. Er hat einen Trank gebraut und die dann. Nee, der wollte ja kleine Kinder erschaffen, kleine Mädchen. Er wollte sich ja drei kleine Mädchen erschaffen für sich. Und dann ist aus Versehen irgendwie die X-Flasche mit reingefallen. Immer diese Sachen, die dann immer reinfallen, direkt neben dem großen Topf stehen, wo man die Kinder gerade baut. Und dann haben die Superkräfte bekommen. Ja, und fliegen dann durch die Gegend. Und wurden dann noch von einem relativen Elch gebissen, aber das sieht man. Das sieht ist erst in Staffel 2 relevant. Was kam das dann? Da kam dann diese ganze Elch-Storyline, oh, die das wieder Gott, ganz war. Die mich genervt. Alter, und dann die alle. Und dass plötzlich Spider-Man ab Staffel 3 eine Major-Rolle spielt. Ja, dann hatten die alle Elchkräfte und so und konnten dann irgendwie so Brunftschreien machen. Was passiert, wenn eigentlich ein Spider-Man dich beißt? Oh, das ist eine gute Frage. Dann habe ich dich Spider-Man-Man. Ja, genau, aber du bist halt, du hast nicht die Superkräfte von Spinnen nur, sondern du bist halt so eine Mischung aus Mensch und Spider-Man. Also Mensch und Mensch und ein bisschen. Ja, so ein Viertel Spinnen. Halt nicht ganz so gut Drittel. Mehr. Also ein schwächerer Spider-Man wahrscheinlich wäre einfach die Antwort. Aber eigentlich müsste doch Spider-Man mittlerweile schon mit jedem Kontakt gehabt haben, oder? Also wenn man mal alle Stammbäume zurückrechnet, hat, glaube ich, ist jeder mit Spider-Man irgendwo verwandt. So ja. Wie mit Genghis Khan, der irgendwie. Mit jedem irgendwie verwandt ist. Glaube ich, kann man auch Spider-Man auf alle zurückführen. Wer glaubst du ist eher mit Genghis Khan verwandt von uns beiden? Wer hat mehr von Genghis Khan? Wer ist flinker? Wer weiß genau, wie die Feinde gerade zu uns stehen? Wer weiß genau, wie er die Schachfiguren auf dem Schlachtfeld des Lebens positionieren muss, um den nächsten Schritt zu gehen? Wer glaubst du ist eher der Jäger von uns? Du. Danke. Aber lass dich mal drücken. Dinge, die Genghis Khan gesagt hat. Komm mal her. Komm her. Lass ihn mal drücken. Komm mal her. Ja, Genghis Khan. Was ist dein Lieblings, sagen wir mal, geschichtliche Figur, die ordentlich für Furore gesorgt hat? Was ist meine lieblingsgeschichtliche Figur? Das ist eine sehr interessante Frage. Also historische Figuren, die crazy stuff gemacht haben. Goleo. Würde ich sagen. Ich finde, der hat schon richtig gute Arbeit geleistet damals. Der war cool, ne? Top, ja. Ich war letztens in einem Restaurant, wo es einen Mahatma Gandhi Burger gab. Ja. Das fand ich auch sehr lustig, einfach einen Burger zu benennen nach jemandem, der primär dafür bekannt ist, dass er Hungerstreiks begangen hat. Da hatte ich auch mal eine Idee nach einem Tweet. Kennt ihr das Gefühl, wenn man die Mikrowelle bei genau 0 Minuten, 0 Sekunden aufmacht? Ja, wie eine Bombe entschärfen oder sowas, ne? Nee, und dann hätte ich gesagt, so ein Gefühl der Erlösung hatte Gandhi auch, nachdem er, weiß nicht, ein Volk vor dem Tod befreit hat oder so. Mhm. Quasi erstmal diese Lappalie, wo ich mich wirklich sehr drüber freue, gleichsetzt mit einer Tat. Ist halt so ein klassisches Twitter-Format-Ding, was mich dann auch ein bisschen ärgert, aber vielleicht liegt da was. Schreibt einfach eine Postkarte. Wenn dich dein eigener Tweet nicht ein bisschen ärgert, ist er auch nicht gut. Das hat er auf Twitter auch nichts zu suchen. Auf Twitter müssen immer Sachen sein, die zu 20% aus Selbsthass geschrieben wurden. Was auch wieder so ein Tweet wäre. Ne? Also, man kommt da nicht raus. Man kommt aus der Spirale. Twitter-Kralle nicht raus. Was gibt es sonst in unserem Leben? Was haben wir erlebt? Wir haben mit sehr vielen Frauen gesprochen. Was macht das jetzt mit uns? Also wie geht's dir danach? Also muss ich erstmal eine Runde ordentlich. Was machen Männer? Ich weiß nicht genau. Bier trinken. Ich muss auch nicht erstmal ein Bier geäxt und dann noch ein bisschen Tischkicker gespielt und dann ordentlich ein Wett-Hotdog essen machen. Und dann, dann ging's mir wieder gut. Ja. Nee, war interessant, war eine gute. Hey Leute, passt mal auf! Falls ihr denkt, oh, das war nicht so geil. Ich glaube, wenn ich mir einen Podcast vorstelle, den man gerade hört beim Schlafen oder so, beim Einschlafen, wenn dann jemand sagt, hey Leute, passt mal auf, ist Abschalter sofort. Ich glaube, das ist der letzte Moment, wo man dann anfängt zu hören. Ja, wenn ihr am Freitag Moin Moin Show, da sind wir da. Gut, macht's gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sagen tschüss, das war Stefan und wir heben ab. In drei, das war Florentin und ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Ciao.